Zum 19. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und zum 90. Jahrestag der Bildung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus brachten die indonesische Internetzeitung Rumol, die Zeitung The New Age und der Fernsehsender von Myanmar Sonderbeiträge. In den Zeitungen erschienen die Fotos des Genossen Kim Jong-un.